Die Berliner Rammstein mit Bestrafe mich. Hätte es so eine Gruppe gegeben, wenn es noch die Mauer und die strikte Teilung nach Ost und West in Berlin gegeben hätte. Zu DDR-Zeiten wären Rammstein sicher verboten worden. Aber die Idee zu Rammstein kam den Ostberlinern erst nach der Wende. Und was am Reißbrett im Proberaum entstand, sollte sich zu einer der international erfolgreichsten, aber auch umstrittenen Bands entwickeln. Vor kurzem feierten die einstürzenden Neubauten ihr 20-jähriges Jubiläum in ihrer Heimatstadt Berlin. Weder die Band selbst noch die Fans hätten der Band so lange gegeben, so selbstzerstörerisch und experimentell, wie sie in ihren Anfängen waren. Blixer Bargeld, Sänger der einstürzenden Neubauten, beschreibt als Berliner auf der neuen CD seinen aktuellen Eindruck von der Stadt. Mit leiser Wut verfluchte er im folgenden Song die aktuellen Neubauten, jetzt die wirklichen Neubauten und den Fortschrittsglauben, den seine Stadt befallen hat. Die Befindlichkeit des Landes, hier sind die einstürzenden Neubauten.